Das ist so. Damit er das, was der Satan dazwischen wirft, zu einer Versuchung für diejenigen macht, in deren Herzen Krankheit ist und deren Herzen verhärtet sind. Die Ungerechten befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit, samt sie Oazin,